Auf den wenigen Fotos, die es von ihm gibt, ist er schon fast 50 und hat bereits ein wenig Wohlstandsspeck angesetzt. Stets beugt er sich über eine Arbeit. Er sitzt auf Stühlen, die er selbst entworfen hat. Er lächelt vergnügt, wenn er zum letzten Strich ansetzt für eine Skizze, die ein Hochhaus zeigt, oder am besten den Plan einer ganzen Stadt. Auf einigen Bildern trägt er eine Brille. Dann erinnert er an den Komiker Heinz Erhardt. Er war ein wirklich genialer Entwerfer. Er hat immer am Puls der Zeit irgendwie entworfen. Und viele von seinen Entwürfen haben halt einfach sowohl Esprit und wirklich einfach auch Charme und sind dann trotzdem irgendwie visionär. Ich habe mit vielen, vielen Architekten zusammengearbeitet in meinen 35 Jahren. Aber ehrlich überragt. Ja, fabuliert auch gern. Das ist häufig so. Ja, erzählt dann, schmückt auch gerne mal was aus. Je nachdem, wie man sieht, kann man natürlich einfach auch dazu sagen, er wäre ein Aufschneider gewesen. Und das macht es halt einfach auch so schwierig, sich seinem Werk zu nähern. Er hatte viel zu bieten und viel zu verbergen. Heute ist er fast vergessen. Dabei hat er sein Leben lang darum gekämpft, berühmt zu werden. Buchenwald und Baudenkmäler. Die fantastische Karriere des Architekten Franz Ehrlich. Ein Feature von Regina Kusch und Andreas Beckmann. Jedem das Seine. Die Inschrift auf dem Tor zum Konzentrationslager Buchenwald ist Ehrlichs erstes weltbekanntes Werk. Jedem das Seine. Von innen lesbar für Häftlinge auf dem Appellplatz. Franz Ehrlich entwarf die Schrift 1938, als er selbst hier eingesperrt war und im Baubüro des Lagers eingesetzt wurde. Er war sozusagen der Designer und er gab seinen Entwurf beim SS-Bauleiter ab. Der nahm den als seinen und wies dann an, dass das umgesetzt wird. Die Entstehungsgeschichte der Schrift hat Harry Stein, Historiker an der Gedenkstätte Buchenwald, erst vor wenigen Jahren rekonstruiert. Lange Zeit waren er und seine Kollegen nicht auf Franz Ehrlich gekommen, obwohl die Buchstabenform ihnen hätte einen Hinweis geben können. Das A steht ja auch mittig hier im Tor, dieses oben gerundete, damit auch ein Stückchen verfremdete A ist eigentlich etwas, was man hätte sofort erkennen können, wenn man das im Kopf trägt. Ähnlich das M, das, wenn man so will, ein hochgezogenes kleines M ist. Also keine Ecken in den Buchstaben. Und auch das E zum Beispiel ist eine runde Form. Es ist eine Typografie des Bauhauses, der Kunst- und Architekturschule der Moderne, die den Nazis als entartet galt. Franz Ehrlich hatte 1930 das Bauhaus in Dessau absolviert. Und er war Mitglied der KPD gewesen. Sollte die Form der Buchstaben ein Zeichen des Widerstandes sein? Für Ehrlich war das sozusagen so ein Stückchen Selbstbehauptung. Ich mache das, was ich kann. Und das zieht sich eigentlich durch sein gesamtes Schaffen, durch sein gesamtes Leben durch, dass er immer sich so ein kleines Stückchen Selbsterhaltung, also Eigensinn bewahrt im Grunde und diesen Eigensinn erstmal versucht durchzubringen. Das gelingt ihm manchmal gut und manchmal nicht so gut. Eigensinn bewies Franz Ehrlich schon früh. Geboren 1907 in Leipzig, aufgewachsen in einfachsten Verhältnissen, war er der Erste in der Familie, der studierte. Eigensinn zeigte er, als er im Nationalsozialismus wie in der DDR gegen die herrschende Kulturpolitik an der Formensprache des Bauhauses festhielt. Als Ehrlich Pfingsten 1946 aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte, hatte er kaum etwas anderes erlebt als Arbeitslosigkeit, Haft und Krieg. Jetzt wollte der überzeugte Kommunist endlich Fuß fassen, auch beruflich. Also damals stand ja alles offen, aber das war ein Wunschtraum. Denn in einer zerstörten Stadt und in einem zerstörten Land muss eben wieder dort anfangen, den zu zerstören. Und das ist eines dieser Merkmale des Bauhauses, das uns so erzogen hat, dass wir in jeder dieser Situationen auch eben, indem wir nichts da ist, also aus dem Nichts heraus wieder etwas schaffen. Die wichtigsten Posten in den Stadtplanungsämtern waren schon vergeben. Aber dem verdienten Genossen, dem Opfer des Faschismus, wurde eine Stelle in der Stadtverwaltung Dresden zugewiesen. Referent für Wiederaufbau. Zu seiner Enttäuschung musste er Material organisieren. Nichts durfte er gestalten. Und ein Bauhäusler muss Brot verdienen mit jeder Beschäftigung, die sich anbietet. Ein Bauhäuser muss jeden Beruf meisterlich ausüben können. Er muss es können. Amtsleiter Ehrlich ließ die Ziegel von den Trümmergrundstücken schleunigst zu den Baustellen für neue Wohngebiete karren. In seiner Freizeit entwickelte er eigene Pläne für die Umgestaltung der Stadt. Am 20. Juli 1946 wurde in der Nordhalle, dem heutigen Militärhistorischen Museum, die große Ausstellung »Das neue Dresden« eröffnet. Und Franz Ehrlich war mit einigen spektakulären Entwürfen dabei. Franz Ehrlich hat es aber natürlich als Chance gesehen, jetzt endlich eine neue Stadt zu bauen. Die Bauhistorikerin Tanja Schäffler sichtet heute Franz Ehrlichs Unterlagen im Dresdner Stadtarchiv. Seine Planungen sind halt einfach auch relativ großflächig und viele von den kleinen, extrem engen Gassen und unhygienischen Vierteln, die im Innenstadtbereich waren. Also er hat das natürlich als Chance gesehen, da großflächig was zu verändern. Und deshalb hat er halt relativ radikale Planungen einfach auch entwickelt. Eine neue Stadtsilhouette. Das Schloss erschien ihm verzichtbar, aber Semperoper und Zwinger wollte Ehrlich wieder aufbauen. In der Blickachse vom Zwinger zur Elbe plante Ehrlich ein neues Wahrzeichen. Es geht in diesem Fall ja eigentlich im Prinzip immer darum, die Deutungshoheit über die Stadt zu haben, dass man im Prinzip das höchste Ding hat. Dann war das in diesem Fall eigentlich ein Bogen. Das war halt einfach eine ganz einfache Form, die man von Weitem sehen konnte, die quasi fast abstrakt war und die man aber nicht mit irgendeiner Nutzung füllen musste. Und darum ging es ihm einfach. Ihm ging es darum, ein Zeichen zu setzen und gleichzeitig einen Raum zu fassen. Ein 200 Meter hoher Bogen, der sich steil wie ein auf den Kopf gestelltes U an der Biegung des Flusses über die Innenstadt erheben sollte. Er nannte das Konstrukt Karl-Marx-Denkmal. Es hätte sein zweites weltbekanntes Werk werden können. Denn fast zeitgleich gewann der finnische Baumeister Eero Saarinen mit einem ganz ähnlichen Entwurf einen Wettbewerb in St. Louis in den USA. Saarinens Gateway Arch gilt bis heute als eine der Architektur-Ikonen der Moderne. Franz Ehrlichs Bogen verschwand in den Schubladen der Dresdner Baubehörden. Ehrlich hat viele Entwürfe gemacht, die spektakulär waren, wo man sagen würde, das ist ja sehr gewagt und es ist sehr schwierig, im Prinzip eine Konstruktion zu entwickeln, die das konstruktiv hinbekommt. Und darüber hat er sich aber eigentlich nie Gedanken gemacht. Leipziger Herbstmesse 1949. Wir reden hier über die Zeit, in der er sich eine Stellung in der SBZ, DDR, erarbeitete, unter anderem auch im Messebau zum Beispiel. Das war ja ein Bereich, der sehr viele avantgardistische Spielereien und sehr effektvolle Gestaltungen möglich machte, die manchmal sehr radikal modern waren, wenn man sich die Messepavillons in Leipzig anguckt. Da hat er Profil gewonnen für verantwortungsvolle Positionen. Franz Ehrlich hatte das Bauhausdiplom als Möbelgestalter erworben, nicht als Architekt. Deshalb gehörten Messebauten zu seinem ureigenen Metier, erklärt der Kunsthistoriker Andreas Butter. Im Jahr 1949 entwarf Franz Ehrlich den Messestand für den VVB IFA, Kraftfahrzeugbau. Ein Pavillon, Autos wurden da noch nicht gezeigt, sondern Fahrräder. Es war ein aufgelöster, winkelförmiger Bau, der nur von sehr wenigen Wandscheiben abgestützt war und ansonsten sehr offen. Es gab ein paar Glasfelder und das natürlich alles in Pappe und vergänglichen Materialien. Die ostdeutsche Industrie wollte demonstrieren, dass sie nach den Kriegszerstörungen und den Demontagen durch die Besatzungsmacht überhaupt wieder produzieren konnte. Franz Ehrlichs Auftrag, das Wenige eindrucksvoll vorzuweisen. Weitere Stände von Franz Ehrlich, die waren dadurch geprägt, dass er sehr frei mit den Materialien umging. Also bestimmte Dinge kombinierte, Größenverhältnisse in ein starkes Kontrastverhältnis stellte, manchmal sogar surrealistische Effekte mit einbaute, mit Strahlen, Bahnen, die aus Fäden gezogen waren, merkwürdige außerirdische Landschaften aus verschiedenen Objekten für die VEB Kunstfaserbetriebe mit Modellen von Molekülen dort gebaut hat. Das war richtig Avantgarde zu diesem Zeitpunkt. nachdem die SED auf ihrem dritten Parteitag im Juli 1950 den ersten Fünfjahresplan beschlossen hatte, wurden die Industriebaufirmen zu einer Vereinigung volkseigener Betriebe zusammengefasst. Ihr künstlerischer Direktor hieß Franz Ehrlich. Es stand damals nicht die Frage der Ästhetik, nicht die Frage Bilder malen. Es stand nicht die Frage einer neuen Architektur oder eines neuen Bauens, sondern es stand einfach die Frage, die Lebensbedingungen wieder in irgendeiner Form zu erfüllen. Und das bedeutete, die Industrie in Gang setzen als Voraussetzung, dass man Wohnungen wieder instand setzen kann. Auf dem dritten Parteitag war auch entschieden worden, südlich von Frankfurt an der Oder nicht nur ein neues Stahlwerk, sondern die erste sozialistische Stadt auf deutschem Boden zu bauen. Franz Ehrlich sah seine Chance als Stadtplaner. Seine Idealstadt war vor allen Dingen egalitär gegliedert. Das heißt, es gab keine Hierarchien des Wohnens, auch keine Dominanz von Verwaltungsbauten, von Bauten in der Gemeinschaft. Es war sozusagen eine lockere, eine freie, eine, man kann es am ehesten mit den Bildern von Piet Mondrian vergleichen, sehr abstrakt, linear geprägte Landschaft, die ohne Zweifel den Vorstellungen der Politiker als zu gewagt erschien, als zu wenig an gesellschaftlichen Erfordernissen orientiert. Eine Gartenstadt für die Stahlwerker. Aber die Partei stellte sich eine sozialistische Stadt anders vor. Ein zentraler Aufmarschplatz, den staatliche Einrichtungen, Kulturhäuser und das Parteibüro säumen. Auf ihn zulaufend die Hauptstraßen aus den einzelnen Stadtteilen. Die Werktätigen sollten schon auf dem Weg ins Zentrum zur Maiparade Stolz und Zusammengehörigkeit verspüren. Franz Ehrlich mühte sich, seine Entwürfe nachzubessern. Dem Parteifürsten war er immer noch zu eigensinnig. Ja, für ihn war einfach der Wohnwert das Entscheidende. Vielleicht auch der egalitäre Anspruch der Menschen, die nicht jetzt unbedingt ständig im Alltag von der großen Idee des Staates und der historischen Mission der Arbeiterklasse dominiert werden wollen, ja belästigt werden wollen, sondern die eben eine natürliche, heitere Lebensumwelt haben wollen. Auch Ehrlichs Masterplan für Eisenhüttenstadt verschwand in einer Schublade. Der erste Hammerschlag für die Freundschaft des friedliebenden deutschen Volkes mit den Völkern der Sowjetunion. Die Architekturpolitik hatte sich geändert. Unmittelbar nach dem Krieg war der Bauhausstil wohlgelitten. Er dokumentierte einen Bruch mit dem Heimatkitsch der Nazis. Doch viele Bauhäusler, vor allem die Berühmten wie Mies van der Rohe und Walter Gropius, feierten in den USA ihre Erfolge. Und im beginnenden Kalten Krieg wollte die SED nicht bauen lassen wie der Klassenfeind. Der zweite Hammerschlag für den Aufbau der Hauptstadt Deutschlands, Berlin, und die glückliche Zukunft seiner Bevölkerung. Arbeiterpaläste sollten es sein. Mit Säulen und Ornamenten. Zuckerbäckerstil, sagte der Volksmund dazu. Die SED sprach von einer nationalen Bautradition, vom Anknüpfen an Schinkels Klassizismus. Das Vorzeigeprojekt, die Berliner Stalinallee. Der dritte Hammerschlag für die Einheit Deutschlands in Freiheit und Frieden. 3. Februar 1952. Ministerpräsident Otto Grotewohl legt den Grundstein für die Stalinallee. Franz Ehrlich wurde gar nicht erst zum Wettbewerb eingeladen. Wie alle Verfechter der Moderne galt er inzwischen als Formalist. Es gab formalistische Architektur und formalistische Möbeldesign. Formalistisch hieß damals in der DDR abwertend, dass das Möbelstück oder das Gebäude schlichtweg keine künstlerische Ausstattung hat, sondern schlichtweg nur formal seinen Zweck erfüllt. Aber im Prinzip keine Art von Kunst ist und damit im Prinzip einfach banal ist. Man hat damals auch teilweise sogar mit demselben Vokabular gearbeitet, was man quasi erst in Jahren zuvor schon kenne. Steht dann zum Beispiel drin, eine Lampe in Form eines Doppeltrichters zeigt eine völlige Entartung. Die meisten, deren Arbeiten so verrissen wurden, wandten sich in Richtung Westen. Hans Scharoun etwa oder Hans Hartl. Franz Ehrlich glaubte weiterhin, Sozialismus und Bauhaus vereinbaren zu können. Noch hatte er mächtige Fürsprecher. Hermann Axen zum Beispiel, ZK-Mitglied, kannte er aus der Haft. Axen hatte ihm 1951 noch einen Großauftrag verschafft. Ein neues Funkhaus für das staatliche Komitee für Rundfunk. Ein ganz modernes Sendezentrum in der Naleperstraße, Berlin-Oberschöneweide. Dieser Komplex ist ein Unikat als Bauwerk. Die Ingenieurin Gisela Herzog war beim Bau des neuen Funkhauses für die Akustik zuständig. Schon als sie zum ersten Mal auf die Baustelle kam, war ihr klar, welche Herausforderung sie erwartete. Weil wir ja noch in der Einflussschneise nach Tempelhof waren. Die waren ja 300 Meter etwa drüber weg. Und damals gab es noch die Propellermaschinen. Die waren ja nur noch viel lauter als die heutigen. Aber das hat kein Problem gemacht. Um alle nur denkbaren Störgeräusche auszuschalten, baute Franz Ehrlich den Produktionskomplex nach dem Haus-im-Haus-Prinzip. Jedes Studio ein eigenes kleines Gebäude. Alle zusammen mit einer Klinkerfassade und einem Stahlbetondach ummantelt. Sämtliche Säle sind zweischalig gebaut. Alle hatten ein getrenntes Fundament. Wegen der Körperschallübertragung. Wenn man zur gleichen Zeit aufnehmen will in aneinanderliegenden Sälen, braucht man diese große Schalldämmung und Körperschalldämmung, damit ein Saal den anderen nicht stört. 4 Sendesäle hatte das staatliche Rundfunkkomitee verlangt. Vom großen Raum für komplette Orchester bis zum kleinen Kammermusiksaal. Dazu 2 Hörspielproduktionskomplexe und weitere Studios für 4 Radioprogramme. Ehrlich konzipierte einige der Aufnahmeräume in Trapezform. Er legte die Muster fest, nach denen Räume mit Holzpaneelen und Textilien ausgekleidet wurden. Gisela Herzog musste berechnen, wie die Materialien anzubringen sind, um eine optimale Akustik zu schaffen. Ja, man musste sich sehr ihm anpassen. Also nicht bloß ich, alle anderen mussten auch Lösungen sofort bringen. Die Menschen waren alle frustriert von der Hektik, von der Arbeitsweise, die wir bringen mussten in so kurzer Zeit. Man hätte doch gerne mal ein bisschen locker miteinander gesessen. Es war keine Zeit. Für Franz Ehrlich war das Funkhaus eine Gelegenheit zu beweisen, dass er, wie am Bauhaus gelernt, sämtliche Disziplinen beherrscht. Entwurf, Rohbau, Inneneinrichtung. Ehrlich erwartete von allen Mitarbeitern vollen Einsatz auf seiner Baustelle. Wenn nötig, auch 14 Stunden am Tag. Es gab niemanden, der eine Widerrede hätte oder wäre nicht einverstanden gewesen mit ihm. Es hat niemand gegeben, der nicht mit ihm auf der gleichen Welle war. Also er war eigentlich derjenige, der den Hut auf hat, der akzeptiert wird, der also dem nie widersprochen wird. Der hat nichts zugelassen an Kritik oder an Zweifeln. Er war sehr, sehr dominant, sehr bestimmend, sehr selbstsicher. Ja, ich denke auch schon. Sehr von sich eingenommen. Auch wenn es menschlich schwierig mit ihm war, professionell verehrt die mittlerweile 89-jährige Gisela Herzog Franz Ehrlich bis heute. Ich habe mit vielen Architekten zusammengearbeitet. Ich habe viele große Gesellschaftsbauten gemacht. Aber Ehrlich ist derjenige, der die meisten Ideen, Durchsetzungsvermögen hatte, Vorstellung vom Design her, unübertrefflich. Seine individuelle Note ist überall zu sehen, in allen Sälen. Heute steht der Produktionskomplex Block B in der Naleperstraße unter Denkmalschutz, weitgehend ungenutzt. Dabei bezeugen von Daniel Barenboim über Lang Lang bis Peter Maffay Musiker unterschiedlichster Genres, noch nie Aufnahmesäle von höherer Qualität erlebt zu haben. Es gibt in der Welt kein zusammenhängendes Studiogebäude für Wort und Musik in diesem Ausmaß, in dieser Größe, wo man Tag und Nacht hat produziert. Auf dem Gelände waren vielleicht 2.500 Redakteure beschäftigt. Es gab einen Kinosaal, es gab eine Poliklinik, es gab Bücherei, wo man Bücher kaufen konnte, Friseur, ich glaube, Kindergarten war auch dabei. Bei seiner Einweihung im Februar 1956 war das Funkhaus ein Prestigebau für den Rundfunk der DDR, um den ihn selbst die BBC beneidete. Und natürlich gratulierte die gesamte Staatsspitze der DDR. Der Bau ist überall gefeiert worden, aber er ist erst am Ende des Jahres ausgezeichnet worden. Und da hat er einen Verdienstorden gekriegt, der sicherlich dem Hause zuzuschreiben ist. Aber erst ein gutes Dreivierteljahr hinterher. Selbst jetzt, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, bekam Franz Ehrlich zu spüren, dass er bei der Parteiführung nicht sonderlich gelitten war. Dabei war die Formalismusdebatte nach Stalins Tod im Sande verlaufen. Franz Ehrlich konnte hoffen, dass bald seine Zeit kommen werde. Doch er wollte nicht warten und hatte längst selbst die Initiative ergriffen. Staatssekretariat für Staatssicherheit, Hauptabteilung Römisch 3/4. Am 18.02.1954 erschien vereinbarungsgemäß der Kandidat Franz Ehrlich zum verabredeten Treffort. Der Kandidat versprach, aus seinen persönlichen Akten Unterlagen zu bringen über die Lage auf dem Gebiet der Architektur und im Wohnungsbau. Der Kandidat machte von sich aus für uns wertvolle Angaben. Aufgrund des gelieferten Materials habe ich den Kandidaten angeworben. Er hat den Decknamen Neumann angenommen. Gezeichnet Hildebrand, Hauptmann. Unter der Registriernummer 9195/60 sollte Franz Ehrlich als geheimer Informator, als G.I. Neumann, mehr als 20 Jahre lang für den Staatssicherheitsdienst der DDR arbeiten. Seine Akte würde auf 900 Seiten anschwellen. Von Anfang an hatte er klare Vorstellungen, wie er der Stasi nützlich sein könnte. Wir sollten uns, was seine Unterstützung unserer Arbeit betrifft, nicht falschen Vorstellungen hingeben. Zum Beispiel sollten wir ihn nicht mit solchen Aufgaben betrauen, wie jemanden zu beobachten. Sein Vorschlag für die weitere Zusammenarbeit geht in die Richtung, den Einfluss der feindlichen Ideologie unter den Architekten erkennen zu helfen. Dass ein geheimer Informator oder ein IM, wie die Stasi ihre Zuträger später nannte, derart klar die Bedingungen der Zusammenarbeit diktieren wollte, waren die Führungsoffiziere nicht gewohnt. Bei dem Treffen zeigt sich erneut sehr deutlich, dass der GI, wenn er auch fachlich etwas kann, so doch sehr überheblich ist. Er stellt seine Vorstellungen stets in den Vordergrund und gibt zu verstehen, dass er der einzige Universalmensch auf dem Gebiete der Architektur in der DDR ist. Er strebt danach, große Aufgaben zu erhalten und berühmt zu werden. Wenn es darum ging, Konkurrenten anzuschwärzen, war Franz Ehrlich durchaus auskunftsfreudig. Über seinen Intimfeind Hermann Henselmann, der die Stalinallee bauen durfte, berichtete er genauso offen wie über seinen Kollegen Selman Nagic, der wie er selbst als Bauhäusler in der Kritik stand. Vor allem auf ein Thema kam der geheime Informator Neumann immer wieder zu sprechen. Er möchte in unserer Zusammenarbeit erreichen, die Personen zu erkennen, die die Entwicklung unseres Bauwesens hemmen. Man müsste eine Analyse über die wichtigsten Personen des Bauwesens der DDR anfertigen und besonders ihre Tätigkeit in der Nazizeit und gegenseitige Verbindungen herausarbeiten. Ob Ehrlich bei seinen Anspielungen einen konkreten Verdacht hatte oder einfach nur mal auf den Busch klopfen wollte, ist bis heute unklar. Vielleicht vermutete er Schwachpunkte bei anderen dort, wo seine eigenen sich auch verbargen. Franz Ehrlichs Rolle in Buchenwald war ganz und gar nicht so eindeutig, wie sie auf den ersten Blick scheint. Denn er wurde im Konzentrationslager Buchenwald zum engsten Mitarbeiter des SS-Lagerarchitekten Robert Riedel. Wie Ehrlich in diese Position kam, kann Harry Stein, Historiker an der KZ-Gedenkstätte, zwar weitgehend rekonstruieren, aber wichtige Details sind wohl nicht mehr zu klären. Wir wissen überhaupt nicht, ob irgendein Bau von Franz Ehrlich hier auf dem Gelände steht, weil Ehrlich ja zwar die Entwürfe zu den meisten der Bauten hier gemacht haben soll. Aber alle Entwürfe wurden vom Laacher Architekten unterschrieben und als seine Arbeit ausgegeben. Sicher ist, Franz Ehrlich wurde am 2. September 1937 von der Gestapo eingeliefert. Da hatte er schon 3 Jahre Zuchthaus in Waldheim und Zwickau verbüßt, wegen der Mitarbeit an einer illegalen kommunistischen Zeitung. Buchenwald war damals ein Lager, das die Häftlinge selbst aufbauen mussten. Jeder, der hier ankam, wurde als erstes in den Steinbruch geschickt. Jeden Tag 12 bis 14 Stunden schuften. Nach 6 Wochen war der kaum 1,70 Meter große Franz Ehrlich restlos entkräftet. Es gibt Berichte anderer, dass er eines Tages in der Tischlerei saß. Das heißt, er ist eigenmächtig. Das war eigentlich etwas, was man überhaupt nicht wagen durfte. Er ist eigenmächtig in die Tischlerei gegangen, hat sich dorthin gesetzt ans Zeichenbrett und hat angefangen zu zeichnen in der Hoffnung, dass er aus dem Steinbruch rauskommt. Wahrscheinlich war das eine Verzweiflungstat, dass er sagte, wenn mich jetzt noch was rettet, dann sind es meine fachlichen Fähigkeiten. Die einzelnen Abteilungen des KZ wurden nicht direkt von der SS beaufsichtigt, sondern von Funktionshäftlingen, den Kapos, die dafür sorgten, dass alle Befehle des Kommandanten ausgeführt wurden. In Buchenwald hatten es die kommunistischen Häftlinge geschafft, fast alle Kapo-Stellen zu besetzen. Der Kapo in der Tischlerei konnte einen begabten Zeichner gebrauchen, und Franz Ehrlich war einer. Alle Skizzen Ehrlichs landeten beim Lagerarchitekten Robert Riedl. Ja, das war ein sehr junger Mann. Der hatte natürlich eine steile Karriere gemacht in der SS. Das heißt, einer, der mit Hilfsausbildungen in einen Rang gekommen war, den er so wahrscheinlich als Architekt nie haben konnte, große Lager aufzubauen. Das konnte er offensichtlich nicht allein bewältigen, sondern brauchte dazu die Unterstützung von Ausgebildeten unter den Häftlingen. SS-Untersturmführer Robert Riedl muss die Qualitäten Ehrlichs schnell erkannt haben. Sonst hätte er ihn Anfang 1938 nicht beauftragt, die zynische Inschrift »Jedem das Seine« für das Lagertor zu gestalten. Ehrlich hatte bei der Einlieferung ins KZ als Beruf Architekt angegeben. Also ließ Riedl ihn auch größere Lagerbauten entwerfen, von der Effektenkammer bis zur Kommandantenvilla. Ehrlich hat ja dort drin auch so eine Inszenierung gemacht, ein großes 2 Meter langes Schwert über roten Grund an der Wand aufgehängt. Das war vor allem der Kommandant Koch, der schon so einen Wunsch hatte, eine Art vorzeigbares Kommandantenzimmer, vorzeigbares Wohnhaus zu haben. Der fand das toll. Das Rot stand ja für die Nazifahne und das Schwert davor natürlich für seine völkische Orientierung auf altdeutschen Baustil und altdeutsches Innendesign im Grunde. Und dem hat das natürlich gefallen, dass da ein Riesenschwert über seinem Kamin hing. Zu Hitlers 50. Geburtstag im April 1939 kündigten die Nazis eine große Amnestie an. Franz Ehrlich konnte auf Entlassung hoffen. Schließlich war er kein führender KPD-Funktionär gewesen, sondern hatte nur an einer kleinen illegalen Jugendzeitung mitgearbeitet. Aber er musste bleiben. Mitte Oktober 1939, ein Zeitpunkt, wo kaum noch jemand entlassen wird, denn das ist der Kriegsbeginn, da kommen also viele Häftlinge rein, aber wenige raus. Und da darf er dann gehen. Warum, kann bis heute niemand erklären. Und 2 Wochen später war Franz Ehrlich auch schon wieder zurück in Buchenwald. Aber nicht als Häftling. Die SS hatte ihn als zivilen Mitarbeiter verpflichtet. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er jetzt, mit 32, eine Anstellung. Noch dazu in seinem Traumberuf. Als Architekt. Und 1941 wurde Ehrlich ins SS-Hauptamt nach Berlin versetzt. Da hatte er schon die Pläne für die Oranienburger Dienstvilla des Inspekteurs der Konzentrationslager, Theodor Eicke, dem Chef aller KZ-Verwaltungen, gezeichnet. Es wurde eigentlich über die Haft so gut wie nicht gesprochen. Werner Ehrlich kam 1946 zur Welt und kann sich noch gut erinnern, wie gern er als kleiner Junge sonntags immer seinen Onkel Franz besuchte, in dessen Villa, wo man vom Arbeitszimmer aus in der Küche anrufen konnte, um zu fragen, ob das Essen schon fertig ist. Onkel Franz und die Tante Elisabeth, seine Frau, wohnten ja hier in Dresden am Weißen Hirsch, am Hang und schauten auf die Stadt. Und für mich war das große Erlebnis, ging ich noch nie in die Schule, mit dem Luftroller zum Onkel Franz zu fahren. Er hat eigentlich immer gearbeitet und es hat mir Spaß gemacht, dazu zu gucken. Er hat Fragen beantwortet. Da hat er sich auch immer Zeit genommen. Für Fragen nach Krieg und Konzentrationslager war Werner Ehrlich in den 50er Jahren noch zu jung. Aber er hatte früh gemerkt, dass das ein Tabuthema in der Familie war, besonders wenn es um den Onkel ging. Meine Mutter hat immer gesagt, zu dessen Hochzeit ist ja die SS gekommen und hat ihm eine Torte geschenkt. Nun kann ich das gar nicht bewerten. In unserem antifaschistischen Vorstellung war das natürlich schon fast ein Verbrechen. Aber ob das der Bauleiter privat gemacht hat, ob das die SS offiziell gemacht hat, ob das ein Türchen war oder eine Torte, ist ja alles nicht rauskriegbar mehr. Und dass er sozusagen Lebenserleichterungen für sich versucht hat zu erreichen, ist ja vielleicht menschlich verständlich. Ne? Meine Mutter hat ihm das vorgeworfen, weil das für sie unvorstellbar war. Ne? Werner Ehrlichs Mutter und auch sein Vater hatten, ebenso wie Franz Ehrlich, im kommunistischen Widerstand gearbeitet. Alle drei waren zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die Erinnerung daran verband und trennte sie gleichermaßen. Als Bruno Apitz Nackt unter Wölfen erschien, das Buch über den Jungen im Buchenwald, stellte sich Franz hin und sagte, das ist eine üble Kolportage und erzählte lustige Geschichten aus dem Konzentrationslager, was für meine Mutter, die in einem 40-Mann-Saal im Waldheim oder 30-Mann-Saal 4 Jahre lang verbracht hat, so schockierend war, dass sie gesagt hat, komm Werner, wir gehen jetzt. Und dann hatte ich eigentlich viele Jahre überhaupt keinen Kontakt mehr zum Franz. So verpasste Werner Ehrlich die Gelegenheit, seinen Onkel jemals nach Buchenwald zu fragen. Tatsache ist, das hat er selber erzählt, dass er das Gebäude entworfen hat und die Schrift ist seine Schrift, die er sicherlich am Bauhaus gelernt hat. Aber ich halte es für Unsinn zu sagen, die Schrift hat er verwandt, um den Nazis hier die Faust zu zeigen. Käse. Aus meiner Sicht. Meine Jugendweihkarte, die er mir geschrieben hat, lieber Werner, ich gratuliere dir zur Jugendweihe, ist in Druckschrift geschrieben, das ist die gleiche Schrift. Der hat sie immer so geschrieben. Schon die amerikanischen Befreier, später auch Kontrollkommissionen der SED und der sowjetischen Militäradministration, untersuchten die Rolle der Kapos in Buchenwald. Die Kommunisten hatten eine Überlebensgemeinschaft gebildet. Manchmal konnten sie Widerstand organisieren, aber zwangsläufig wurden sie auch zu Handlangern der SS. Franz Ehrlich wusste also, seine ganz persönliche Überlebensstrategie konnte jederzeit gegen ihn verwendet werden. Wir sehen es vor allem also in den immer wieder auftauchenden Statements, die Häftlinge für ihn abgeben, dass er ein guter Kamerad war, dass er im Widerstand war, dass er auch in der Zeit, wo er erst Zivilangestellter hier in der Bauleitung war, auch was für Häftlinge getan hat. Das sind ja Statements, die kommen ja nicht von irgendwo her. Also man hat die sicherlich abgefragt, er hat die sicher gebraucht. Also speziell in den End-40er, Anfang-50er Jahren, wo also seine Situation nicht so ganz sicher war. Franz Ehrlich konnte seine Anstellung bei der SS ohnehin nicht verschweigen. Schließlich wollte er ja auch über seine Arbeit als Architekt sprechen. Er hat ja versucht, nach 1945 wieder als Architekt auch gleich wieder anzufangen. Und da kam natürlich die Anfrage, wo hat denn der seine Architektenausbildung? Der ist ja gar kein Architekt, der ist ja Designer. Als Designer ausgebildet war ja auch sein Schwerpunkt. Und da sagte er, ich habe jede Menge Entwurfsarbeiten, die ich in dieser Zeit gemacht habe und hatte ja auch gut aufgehoben, jedenfalls einen großen Teil. Ist ja stolz drauf, auf diese Arbeit für die SS in Buchenwald. Manchmal scheint das so auch, wie viel er davon an Entwürfen aufgehoben hat. Und dann sieht man wieder, das ist quasi Teil seiner Berufsbildung. Und er versucht ja dann nach 45 auch diese Dokumente quasi einzubringen, weil er eben keinen Abschluss als Architekt hat, zu sagen, hier, ich habe gearbeitet. Das Vorzeigeprojekt in der Naleperstraße sollte Ehrlich endgültig von seiner Vergangenheit befreien. Außerdem wähnte er die Offiziere der Staatssicherheit an seiner Seite. Aber die wollten oder konnten seine Karriere nicht voranbringen. Ehrlich reichte ein ums andere Mal Entwürfe für Großprojekte ein. Sie wurden ignoriert. So wandte er sich schließlich wieder der Möbelbranche zu, den traditionsreichen Werkstätten Dresden-Hellerau. Franz Ehrlich ist vielen heute vor allem bekannt durch seine Möbelserie, die in Hellerau in der zweiten Hälfte der 50er Jahre entstand. Meine Mutter hat selbst noch die Anrichte mit diesen schalenförmigen Griffen, relativ dünne Beine, das Ganze scheint wirklich zu schweben. Und diese Möbel werden heute noch von Antiquitätenhändlern mit hohen Preisen gehandelt. Nach Meinung des Kunsthistorikers Andreas Butter hat Ehrlich mit der Anbaumöbelserie 602 einen Designklassiker geschaffen, ähnlich bedeutsam wie das Funkhaus in der Nalepastraße. Das steht für eine besonders hohe Qualität und einen ganz eigenen Stil. Dieser Hellerau-Geist, dieses natürliche Material zur Geltung kommen zu lassen, die Maserung des Holzes, dieser schlichte, aber dabei elegante, minimalistische Anspruch, dabei aber doch das Musikalische in den Proportionen, in den Schwüngen zu haben. Nicht so weit gehen, dass es nun eine Nierentischgestaltung wird, aber auch nicht der ganz strenge Funktionalismus in der reinen Bauhaus-Tradition, Aufbaumöbel zum Beispiel. Es ist was Eigenes. Und etwas sehr Eigensinniges. Der gelernte Tischler Walter Ulbricht wollte die Arbeiterklasse mit wuchtigen Standmöbeln im Gründerzeitstil beglücken, wie er sie in jungen Jahren geschreinert hatte. Aber Ehrlichs Anbauserie 602, mit der man die Wohnung schrittweise ausstatten konnte, passte viel besser in die Zeit. Überall im kriegszerstörten Europa hatten die Menschen wenig Geld und lebten noch sehr beengt. Die Serie 602 war in der DDR kaum zu haben, wurde aber zum Exportschlager. Weil die volkseigene Industrie der Nachfrage aus dem Westen nicht mehr Herr werden konnte, verkaufte das Ministerium für Außenhandel Fertigungslizenzen nach Skandinavien. Ehrlich war immer auf der Höhe der Zeit und er war eigentlich immer am Nabel des Zeitgeistes. Er wusste halt genau, was aktuell en vogue ist. Franz Ehrlich war für die DDR überhaupt ein großer Devisenbringer. Aber er war vor allen Dingen, gerade weil sich seine Möbel so gut verkauft haben, unheimlich gefragt, um Handelsvertretungen im Ausland zu machen. Die Außenhandelsvertretungen waren wichtige Visitenkarten der diplomatisch noch längst nicht weltweit anerkannten DDR. Ob in Moskau oder Peking, in Kairo oder Neu-Delhi, in Brüssel oder Paris, alle hatte Franz Ehrlich gestaltet. Aber in der DDR scheiterte Ehrlich mit seinen Entwürfen. In ihrer Ausgabe 2 1959 urteilte die DDR-Zeitschrift Deutsche Architektur über den Berliner Club der Kulturschaffenden, den Ehrlich in einem futuristischen Metalldesign gestaltet hatte. Wir sollten endlich aufhören zu übersehen, dass die Kunst in den Händen der Gegner des Sozialismus eine Waffe geworden ist, die gegen uns gerichtet ist. Die fließenden Räume, die dynamischen, ihres psychologischen und räumlichen Sinns entkleideten Farben, die ihrer baulichen Logik und Materialien, alle diese ästhetischen Spielereien sind Kunstmittel, die gegen das Denken und Empfinden fortschrittlicher Menschen gerichtet sind. Sie sind, krass gesagt, die ästhetisch berückende Hülle, in welche die Atombombe eingewickelt wird. Hauptabteilung Römisch 3-3-J, Treffbericht 17.12.59. Der GI erschien 15 Minuten verspätet zum Treff. Innerlich war er derart aufgewühlt, dass er, nachdem er Platz genommen hatte, den Kopf in beide Hände stützte, sich wild durch die Haare fuhr und in lautes Weinen ausbrach. Nachdem er sich etwas beruhigt hatte, sagte er, bei ihm wäre ein Zustand eingetreten, dass er nicht mehr wüsste, was er machen soll. Ein anderer Fachmann wäre in einer derartigen Situation längst republikflüchtig geworden. Franz Ehrlich drohte der Stasi mehrmals mit Republikflucht und erwartete nicht etwa polizeiliche Maßnahmen, sondern Entgegenkommen. Einmal erzählte der G.I. Neumann den Offizieren sogar, dass man sich im Westen schon auf ihn freue. Treff 20.04.61. Einige Tage vor Ostern traf sich der GI mit dem Leiter der Akademie der Künste West-Berlin im Presseclub des Demokratischen Sektors von Berlin. Der Akademieleiter machte dem GI ein Angebot. Der GI soll nach West-Berlin kommen und die neu geplante Wohnstadt West-Berlin-Rudow als Chefarchitekt übernehmen. Der Akademieleiter führte in der Angelegenheit eine Konsultation mit Professor Gropius, der in Amerika lebt und zurzeit in West-Berlin weilt und die neuen Baupläne für den Aufbau der Wohnstadt in Rudow propagiert. Vermutlich wussten die Offiziere, dass Ehrlich blöfft. Sie hatten seine Post kontrolliert und festgestellt, dass er mehrfach versucht hatte, sich mit Walter Gropius zu treffen. Doch der alte Bauhausprofessor zeigte offenbar kein Interesse an seinem einstigen Schüler. Der GI ist sich im Klaren darüber, dass er durch einen solchen Schritt, die Republik zu verlassen, das Ansehen unserer Republik schädigt, und aus diesem Grunde wird der GI in unserer Republik bleiben. Der GI sprach aber die Bitte aus, dass er in seinen persönlichen Belangen von uns unterstützt wird. Diese Unterstützung müsste in der Auftragserteilung von größeren Projekten zum Ausdruck kommen. Ehrlich prahlte gern mit Beziehungen, die er nicht hatte, und mit Projekten, die gar nicht seine waren, sagt die Bauhistorikerin Tanja Schäffler. Das Interessante ist halt einfach, wenn man sich mit Franz Ehrlich beschäftigt, ist halt einfach so, dass er geradezu inflationär Lebensläufe geschrieben hat. Und er hatte dann natürlich grundsätzlich für jedes Projekt, wo er sich beworben hat, immer die Lebensläufe so zugeschnitten, wie er gedacht hat, dass sie gut ankommen. Und er hat natürlich da immer, wenn man hier einen Lebenslauf sieht, und da kann man halt einfach sehen, unter meiner Leitung entstand der erste Aufbauplan in Dresden, sowie das erste Hotel für die DDR, das Hotel Astoria. Das gibt er hier beispielsweise an. Und wenn man dann aber in die Akten gezielt reingeht, und in Dresden lässt sich es halt gut nachvollziehen, dann kann man beispielsweise sehen, dass die Aufbaupläne alle von Kollegen entwickelt worden sind. Das Hotel Astoria, nein. Weil gerade in der frühen Phase der DDR viele Bauten als Geheimprojekte eingestuft wurden, gibt es keine Unterlagen, mit deren Hilfe sich genau belegen ließe, was Ehrlich wirklich geschaffen hat. So werden ihm bis heute Gebäude zugeschrieben, die er nicht entwarf, etwa das DDR-Fernsehzentrum in Berlin-Adlershof, das nachweislich von Wolfgang Wunsch stammt. Franz Ehrlich, sagt der Historiker Harry Stein, war zeit seines Lebens ein Legendenbildner in eigener Sache. Er war sozusagen ein unglaublich tätiges Genie. Und auf der anderen Seite war auch zum Teil auch immer gezwungen, hochzustapeln. Also Beispiel Buchenwald, er wird hier ins Lager eingeliefert und bei der Angabe Beruf sagt der Architekt. Das ist eine Hochstapelei, die nicht sozusagen Angeberei schlechthin ist, um die eigene Person zu erhöhen, sondern es ist ein Durchschlagen. Und dazu gehörte List, dazu gehörte auch Pfiffigkeit. Das ist etwas, was sozusagen sich durch das ganze Leben zieht. Einmal noch wurde Franz Ehrlich mit einer bedeutenden Aufgabe betraut. 1965 sollte er als Chefplaner die Leipziger Messe zum 800-jährigen Jubiläum herausputzen. Er konzipierte eine Serie neuer Hallen. Eine davon, mit ihren an der Außenhaut verlaufenden Versorgungsleitungen und Fahrstuhlschächten, schien das Centre Pompidou vorwegzunehmen, das erst 10 Jahre später in Paris entstand. Die Leipziger Messeleitung verwarf alle Pläne. Zu groß, zu kompliziert und zu teuer. Aber etwas blieb. Ehrlich zeichnete jenes Logo, das die Messe bis heute benutzt. Ein doppeltes M, zwei sehr hohe, aufeinanderstehende, scharfzackige Buchstaben. Als diese stählernen Embleme an den Eingängen des Geländes aufgebaut wurden, war Franz Ehrlich schon nach heftigem Streit mit der Messeleitung aus dem Projekt ausgeschieden. In den frühen 50er Jahren hat man ganze große Jahrgänge von Architekten und Designern entwickelt. Und das sind halt einfach häufig die, die in den 60er Jahren große Karriere gemacht haben. Und das sind halt einfach die, die an Ehrlich vorbeigezogen sind. Und das ist halt einfach Ehrlich ein ganz großes Problem, weil er immer gedacht hat, in dem Moment, wo sich die gestalterischen Richtlinien oder das, was im Prinzip in der DDR angesagt ist, ändern, würde er wieder seine große Chance kriegen zum Bauen. Und es war aber halt einfach damals so, dass auch die Struktur des Bauwesens sich komplett geändert hat. Man hat halt einfach in großen Kollektiven gearbeitet und Ehrlich war eigentlich eher so ein Einzelkämpfer. Er wurde nie wieder mit einem Großauftrag bedacht. Sich in ein Kollektiv einzufügen oder gar einem Vorgesetzten unterzuordnen, dazu war Franz Ehrlich zeitlebens zu eigensinnig. Er träumte von einer Professur, von einer Rolle als Baumeister und Lehrer, von der Rolle eines Gropius oder Mies van der Rohe. Aber für solche Ambitionen war sein Land zu eng und wirtschaftlich zu rückständig. 1977, als ihn sein Neffe Werner Ehrlich nach 15 Jahren zum ersten Mal wieder sah, war Ehrlichs Begeisterung für den sozialistischen Staat erloschen. Zu meinem Vaters Begräbnis, dann saßen wir im Elefant in Weimar. Ja. Das war damals das teuerste Hotel im Umkreis von Wetschny, 100 Kilometern. Da hat er sich so lustig über die DDR-Regierung gemacht. dass die Kellner nur noch reinkamen, mit einem Tablett mit Sekt hinstellten, das Tablett auf den Tisch, und wieder rausrannten. Die wollten nicht Zeuge sein, dessen, wie er sich lustig macht über die DDR. Als Architekt kassierte Franz Ehrlich stets Spitzenhonorare. Und am florierenden Export der Möbelserie 602 war er jahrzehntelang mit ordentlichen Tantiemen beteiligt. Ehrlichs Inneneinrichtungen haben inzwischen Museumsrang, erklärt Wolfgang Töner, Leiter der Sammlungen am Bauhaus in Dessau. Möbel beginnt in den 30er Jahren. Da sind dann also Möbel, die man gemeinhin nicht mit dem Bauhaus in Verbindung bringt. Das sind Möbel, die er gemacht hat, die ersten, als er im KZ Buchenwald war. Und das sind Originalmöbel, die er dann durch seinen besonderen Status nachher, nachdem er eigentlich nicht mehr Häftling war, sondern arbeitsverpflichtet, er konnte dadurch auch diese Möbel herausholen und die haben wir jetzt. Sein Leben lang umgab sich Franz Ehrlich mit diesen Prototypen, die für seine politischen Verstrickungen ebenso stehen wie für seine künstlerische Meisterschaft. Neben einigen Möbelstücken, die eher an Bauernmöbel oder Biedermeier erinnern, entwarf Ehrlich selbst für die SS-Offiziere filigrane Sitzmöbel nach Bauhausart und später in der DDR auch feingliedrige Stahlrohrkonstruktionen. Die wenigen Fotos, die es von ihm gibt, zeigen ihn auf seinen Stühlen. Lächelnd, zeichnend, großgedachte Architektur und Kunst. Wir haben hier so eine Zeichnung, ungefähr 30 x 40 cm im Passepartout mit Bleistift, mit Tusche gezeichnet und auch laviert, also abgestuft, fast wie ein Aquarell, aber nur schwarz-weiß. Eine Landschaft, es ist mit großer Sicherheit die große chinesische Mauer. Das hat er wirklich in China vor Ort gezeichnet, das sind zig Blätter. Ein bisschen also wie ein chinesischer Zeichner, also auch, er hat sich also wirklich in diese Formwelt eingefunden. Hat er also nicht gesagt, ich bin der Moderne, ich weiß alles besser, regionales Territorium interessiert mich nicht. Nein, das war ihm auch immer wichtig, dass die Moderne also auch Regionales aufnehmen sollte. Als Maler würdigte das DDR-Fernsehen den 73-jährigen Ehrlich. 1980 durfte er in einem Kulturmagazin seine Blätter aus der Haft zeigen, die er als junger Gefängnisinsasse zwischen 1934 und 37 in Waldheim und Zwickau gemalt hatte. Und um mich zu äußern, bei diesem Aquarellen aus dem Zuchthaus, da ist ein Galgen, ja, und an den Galgen ist der Anger aufgehangen. Das eigentlich sagt genug, ja. Ja, ohne dass man mich belangen kann. Der Fernsehbeitrag war Teil einer Serie zum Bauhaus, das die SED Ende der 70er Jahre zum sozialistischen Erbe und zu einem der Vorläufer ihres Wohnungsbauprogramms erklärt hatte. Doch kaum ein Bauhäusler eignete sich weniger für diese Propagandakampagne als ausgerechnet Franz Ehrlich. Er gehörte zu den schärfsten Kritikern der Plattenbauten. Das begann in den 50er Jahren und da hat Franz Ehrlich also auch schon Gegenentwürfe gemacht. Er hat ein eigenes Modulsystem entwickelt und er hat das auch sogar geschafft, das einmal in Artikel im Neuen Deutschland zu platzieren, wo er behauptet, mit seinem Planungssystem eine größere Variabilität zu schaffen, also auch eine größere ästhetische Vielfalt und Qualität der Wohnungen. Trotzdem industriell hergestellt und trotzdem billiger. Ob sein System jemals geprüft oder nur als lästig abgetan wurde, ist unbekannt. Franz Ehrlich starb am 28. November 1984. Er lebte auf seine alten Tage längst in einer Welt, in der das Urteil anderer keine Rolle mehr spielte. Das war eine seiner letzten Sachen, die er gemacht hat. Anfang der 80er Jahre wurde die Opera de Bastille in Paris als ein internationaler Wettbewerb ausgeschrieben. Und da hat er auch Entwürfe zu gemacht. Ich weiß nicht, ob er das wirklich dann auch nach Frankreich geschickt hat damals. Das war 83, also ein Jahr vor seinem Tod. Ich glaube eher nicht. Buchenwald und Baudenkmäler. Die fantastische Karriere des Architekten Franz Ehrlich. Ein Feature von Regina Kusch und Andreas Beckmann. Es sprachen Valentin Stroh, Katharina Schmalenberg, Guido Lamprecht und Joachim Eich. Ton und Technik Ernst Hartmann und Anna Dein. Regie Claudia Katterneck. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.